Ich brauche die Erinnerung an die Göttin. Ob wir Frauen eine Vergangenheit haben, unsere Geschichte und matriarchale Religionen wiederentdecken, beeinflusst unser Selbstbewusstsein, unsere Befindlichkeit in dieser Welt hier und heute. Welche Schöpfungsmythen wollen wir unseren heranwachsenden Töchtern erzählen, wenn wir die Göttin des Ursprungs vergessen? Wie wollen wir die integrierende Kraft der Liebe wiederentdecken, ohne die Erinnerung an die Göttin? Die Göttin ist Metapher für ein Weltbild, in dessen Zentrum der Wiedergeburtsgedanke und der Glaube an die Kraft des weiblichen Blutes steht. Metapher für die Vollmacht des Weiblichen, den Tod zu überwinden. Ich brauche die Göttin. Sie ist Metapher für den Schutz der heranwachsenden Töchter gegen den sexuellen Zugriff des Mannes, Metapher für die Selbstverständlichkeit, aus der heraus die Frau frei über ihr Leben und über ihren Körper verfügt, ihre Sexualität feiert, ihre Umwelt aktiv gestaltet und mitwirkt, menschliche Kultur zu erschaffen, zu gestalten und zu verändern. Die Göttin beflügelt die Kreativität von Frauen. Sie macht uns Mut, in die Öffentlichkeit hineinzuwirken und das patriarchale Bewusstsein zu überwinden.